WDR 5 Erlebte Geschichten. Endgültig kam sie im Juli 1990 im Osten an, im anderen Deutschland. Sie war von Deutschland nach Deutschland gegangen und ihrem Ehemann gefolgt, der zum Oberbürgermeister von Leipzig im ersten Sommer nach dem Mauerfall von der Stadtverordnetenversammlung gewählt worden war. Ursula Lehmann-Grube, 1938 in Hamburg geboren, deren Ehemann Hinrich nach Jahren als Oberstadtdirektor in Hannover den Reiz des Ostens erkannte. Ursula Lehmann-Grube hat von 1990 an ein Tagebuch geführt und dargelegt, unter welch ungeheuren Schwierigkeiten überhaupt Politik gemacht werden musste, wie aber auch sich ihr persönlicher Alltag im neuen Umfeld und in der Familie gestaltet hat. Der Herbst 89 ist eine Zeit, die für mein Leben so einschneidend gewesen ist, wie die Erinnerung an das Kriegsende. Als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, war ich 7 Jahre alt. Und es ist eine Zeit, die immer ein Fixpunkt gewesen ist in meinem Leben. Und das zweite Mal ist das gewesen im Herbst 89, in dem Winter 89, 90, als ich in Deutschland, so fand ich, richtig alles veränderte und das Unglaubliche geschah vor unseren Augen. Es war eine Zeit, wo man denken konnte, endlich mal ein Stück deutscher Geschichte, auf das man stolz sein kann. Ich habe damals vor dem Fernseher gehangen, wie weder vorher noch nachher in meinem Leben. Da wollte ich nichts versäumen. Und immer wieder dachte ich, ach, ich wäre gerne dabei. Im März 1990 stellte sich für uns die Frage, ob wir uns darauf einlassen, mit Haut und Haar und Sack und Pack uns umzupflanzen, von Hannover nach Leipzig. Das Ganze ging damit los, dass mein Mann in der Nacht vom 18. auf den 19. März, das war die Nacht nach der Volkskammerwahl, aus Leipzig von SPD-Bekannten, SPD-Freunden einen Anruf erhielt, ob er bereit sei für die Kommunalwahl, die war Anfang Juni, für die SPD, der seit Urzeiten angehörte, als Spitzenkandidat für den Oberbürgermeisterposten in den Wahlkampf zu ziehen. Das hatte den Hintergrund, es bestand seit 87 eine Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Hannover. Und dann hat diese Städtepartnerschaft sich halt dahin geschleppt, wie das unter den Verhältnissen möglich war. Keine Reisefreiheit. Aber immerhin im Rathaus auf der höchsten Ebene wusste man voneinander. Und der Hintergrund für die SPD-Freunde in Leipzig war der, dass sie diese schreckliche Wahlniederlage in der Volkskammerwahl erlitten hatten und nun sich überlegen musste, was machen wir nun? Im Juni ist eine Kommunalwahl, was machen wir da eigentlich, wen stellen wir auf? Und da kamen sie auf die Idee, sie sollten sich jemanden suchen, der mit den neuen Verhältnissen vertraut war. Denn dass es neue Verhältnisse geben würde, war völlig klar. Die DDR war ein hochzentralisierter Staat. So etwas wie kommunale Selbstverwaltung hat es auch nicht entfernt gegeben. Und nun war aber klar, dass eine völlig neue Kommunalverwaltung aufgebaut werden musste. Und da dachte man sich halt, da wird es gut sein, wir holen uns da wen, der sich auskennt. Und es war noch die Zeit, auch das ist wichtig, dass Wessis per Definition erstmal positiv angesehen wurden. Mein Mann sagte einige Zeit, nachdem wir hier waren, die sehen uns hier als Heilsbringer. Das kann nur schiefgehen. Das war also der Hintergrund. Diese nächtliche Anfrage hat erst natürlich mein Mann seinen restlichen Nachtschlaf gekostet. Ich war nicht da. Ich war, wie der Zufall so spielt, ich war in Leipzig. Und so war mein Mann also alleine. Ich war in Leipzig. Und das Erste, was er gemacht hat, war für 2 Tage darauf, wo ich wieder da sein würde, die Kinder einzuladen für eine Familienkonferenz. Die Sache ging so weiter, dass ich dann tags darauf abends nach Hause kam, um 8:30. Ich kam in die Küche und fand also meinen Mann mit 3 unserer Kinder vor. Die älteste Tochter war in Südafrika, also nur die 3 jüngeren Kinder waren da. Ich kam in die Tür, sie guckten mich alle großäugig an und sagten, wir müssen was mit dir bereden, wir müssen dir was sagen. Dann gab es einen Familienrat. Es war klar, dass unsere Kinder nicht mit umziehen würden. Es war auch klar, dass wenn mein Mann das macht, wir das mal zu zweit machen würden. und dass es mit Haut und Haar sein würde. Dass wir also keine Pendelgeschichte machen würden, sondern wenn, dann ganz. Die Kinder waren insofern stark betroffen, weil damals es noch nicht keine Regelung für solche Fälle gab. Das, was man später die Busch-Zulage nannte für Wessis, die in den Osten gingen. Und mein Mann war Oberstadtdirektor von Hannover, da kriegt man ein nettes westdeutsches Beamtengehalt. Und die Vergütung für den Leipziger Oberbürgermeister bestand aus 2000 Mark Ost. Und darauf musste er sich einlassen, deshalb waren natürlich auch die Kinder betroffen. Denn es macht auch, wenn sie aus dem Haus sind, keinen Unterschied, ob die Eltern es locker haben oder ob es doch recht knapp wird. Der Familienrat endete mit der allgemeinen Erkenntnis, er will das machen. Er muss das auch machen. Also das machen wir. Ich kannte Leipzig von einem ersten Besuch Anfang Februar 1990. Und ich dachte, was ist das für eine großartige Stadt gewesen? Man sah das in all dem Verfall, in all der Grauheit, in dem bröseligen Zustand, diese fabelhaften Historismus, diese fabelhaften Fassaden. Aber also es stank entsetzlich, es war unglaublich schmutzig. Der Eindruck war deprimierend. Es kam wirklich sehr viel zusammen. Die Luft, die man atmete, es war eine schreckliche Luft. Es alles bröselte. Man lief sehr oft unter Baugerüsten durch, die keine Baugerüste waren, sondern nur die Fußgänger von herabfallenden Gebäudeteilen schützen sollten. Das machte einen ausgesprochen deprimierenden und dunklen Eindruck, wenn man dauernd unter irgendwelchen Gerüsten umherlief. Es gab natürlich nicht die Buntheit, die wir gewöhnt waren, die wir gar nicht mehr bemerkten. Es gab keine Farbe. Und auch die Haltung der Menschen gehörte zu dem Bild. Wir Wessis kriegten bald den Ruf, arrogant aufzutreten. Es gab sicher manche, die arrogant auftraten, aber auch ein ganz normales Daherkommen wurde vielfach als unangemessen erlebt. Die Haltung war geduckt. Ich kann mir nicht helfen, sie war geduckt. Aber wir hatten Besucher aus Westdeutschland, die von Besuchen in der Innenstadt zurückkamen und sagten, sagt mal, wir kriegen keinen Augenkontakt mit den Leuten, denen man begegnet. Es gehörte dann zu den schönen Erlebnissen, wie schnell sich das geändert hat im Laufe der Monate. Aber ich erinnere mich, dass es in der ersten Zeit etwas war, was einem auffiel und bedrückend wirkte. Er musste noch, um kandidieren zu können in diesem Wahlkampf, hat er die DDR-Staatsbürgerschaft angenommen. Das ist ihm sehr hoch angerechnet worden, aber zur Wahrheit gehört, dass er damit seine westdeutsche Staatsangehörigkeit überhaupt nicht ausgegeben hat. Wenn man DDR-Bürger war, war man Mitbürger der Bundesrepublik. Und immerhin, also er hat damit schon klargemacht, das ist hier kein Spaziergang für ihn. Die Kommunalwahl ging in Leipzig total atypisch aus, indem die SPD gewonnen hat. Und also klar war, dass sie den Oberbürgermeister würde stellen können. Die Leipziger SPD war auf weiter Flur die einzige, die einen Wahlsieg eingefahren hat. Das war dieser Westbonus, der damals noch galt. Anfang Juni hat dann die Stadtverordnetenversammlung den Bürgermeister Lehmann Grube zum Oberbürgermeister gewählt. Am 7. Juni war Amtseinführung. Mitte Juli bin ich mit Sack und Pack und Haut und Haar nach Leipzig gezogen. Die Wohnungssuche war schwierig. Es gab keinen Wohnungsmarkt in Leipzig. Es regnete in die Wohnung. Man sah Birken aus den Dachrinnen wachsen. Man sah Häuser, die nur noch in den unteren zwei Etagen offenbar bewohnt waren, weil die Etagen darüber unbewohnbar geworden waren. Ich habe Wohnungsanzeigen gelesen aus Neugier und kam über einen Begriff, der mir keinen Sinn machte, nämlich Groß I, Groß W, Groß C. Das heißt Innen-WC, habe ich erfahren. Also ein Innen-WC in einer Wohnung war etwas, wenn man sie anbot, extra erwähnte. Westler, die hier zu arbeiten hatten, fanden keine Wohnung und wohnten oft monatelang in einem von diesen auch sehr kümmerlichen, für uns kümmerlich wirkenden Hotels und wurden depressiv. Also wir hatten großes Glück. Für uns besorgte man ein Einfamilienhaus, was die Stasi als Absteige benutzt hatte und was dann der Industrie- und Handelskammer zurückerstattet worden war. Und die hat es uns für die Zeit, wo wir nichts anderes hatten, zur Verfügung gestellt, sodass es uns recht gut ging im Vergleich. Und als ich dann kam, war schon diese ehemalige Stasi-Absteige verfügbar. Die war für uns leergeräumt worden. Ich konnte mein eigenes Mobiliar mitbringen. Die Umsiedlung nach Leipzig war eine zweischneidige Angelegenheit. Großes Glück, dass man nun dabei war. In Westdeutschland hatte man doch oft mit der Erkenntnis, sich abzufinden, dass es eigentlich nicht mehr wirklich drauf ankam. Es war eigentlich alles da. Die Probleme, die bestanden und abgehandelt wurden, wenn man genau guckte, waren das eigentlich keine Probleme. Und es war uns schon bewusst, dass wir in einer satten, weitgehend übersatten Gesellschaft uns bewegten. Und das war ein gutes Gefühl, ein gutes Erlebnis, jetzt in einer Umgebung zu sein, in der es drauf ankam. In den ersten Monaten war eine der Härten das Abgeschnittensein von alten Freunden und der Familie. Das lag an desolaten Telefonverbindungen. Aber zum Beispiel, ich war gewöhnt aus Hannover, wenn ich einen Brief schreibe, das kann ich davon ausgehen, dass der am nächsten Tag ankommt. Und hier dauerte es manchmal eine Woche. Telefonieren, es war ja damals noch so, dass man drehen musste. Und was haben wir nachts, so gegen Mitternacht hatte man die beste Chance, jemanden im Westen zu erreichen. Was haben wir Nächte Zeit verbracht, zu nachtschlafender Zeit am Telefon zu drehen, um Verbindungen zu finden. Wir hatten im Privaten ein Telefon, aber nur einen Doppelanschluss. Das heißt also, wir haben nie den Menschen kennengelernt, der diesen Anschluss auch hatte, aber wenn wir telefonierten, hatten wir keine Verbindung. Auch das war man ja durchaus nicht gewöhnt. Die Telefonsituation hat sich verbessert, erst mit Mobiltelefon dergestalt. Manche Geschäftsleute liefen mit solchen Koffern durch die Gegend, so wie schwere Handkoffer, und das waren irgendwelche Telefonverbindungen. Für die Stimmung war das schon eine Prüfung, so abgeschnitten zu sein. Zu den sehr schönen Erlebnissen der ersten Zeit gehören die engen, ehrlichen Freundschaftsverbindungen, die sehr schnell zustande kamen. Auch das sicher unter der Bedingung schwierige Verhältnisse, bedrängte Verhältnisse. Es kommt drauf an. Und es ist zwar so, dass diese Verbindungen alle mit dem Beruf meines Mannes zu tun hatten, aber ich habe mich dort voll eingeschlossen gefühlt und habe es als Glück erlebt, in diesem späten, doch vergleichsweise späten Lebensalter noch neue Freunde zu finden. Es ist mir bald als schöne Besonderheit aufgefallen, dass man in Gesprächen, auch mit Menschen, die man erst seit ganz kurzer Zeit kannte, über Themen sprach, auf die es einem wirklich angekommen ist. Es war eine Atmosphäre der Ehrlichkeit. Man hat sich nicht abgegeben mit Blabla und Unwichtigem, sondern man hat sehr schnell erkannt, der andere ist ein Mensch, dem es auch drauf ankommt. Und dann hat man gesprochen über Themen, auf die es ankam. Das habe ich als sehr bereichernd erlebt und beglückend erlebt. Ich bin insofern auch für westdeutsche Verhältnisse eine Besonderheit schon gewesen, als ich nie berufstätig war. Ich habe einige Monate nach dem Abitur geheiratet. Ich musste aber hier dann in Leipzig immer wieder überdeutlich machen, dass das keine normale Westfrauenbiografie war, ohne Ausbildung, ohne Berufstätigkeit. Ich wusste, dass in der DDR so gut wie alle Frauen berufstätig waren. Ich war mir also klar darüber, dass meine Existenz und meine Biografie erklärungsbedürftig war. Ich habe aber bald bemerkt, dass es mit der angeblichen vollen Emanzipation der Frauen, die mit der selbstverständlichen Berufstätigkeit einherging, überhaupt nicht weit her war. Es ist mir bald aufgefallen, dass die Väter hier weniger, als ich es im Westen gewohnt war, sich an Haushalt oder Kinderbetreuung beteiligten. Und das, obwohl alle Frauen voll berufstätig waren. Es ist mir aufgefallen, wenn ich morgens früh auf der Straße war, da sah man viele unausgeschlafen wirkende Frauen, die unausgeschlafen wirkende Kinder offensichtlich zu ihren Betreuungsplätzen brachten. Ich habe kein einziges Mal einen jungen Vater gesehen, der ein Kind zur Kita brachte. Wenn ich nachmittags vor einer dieser Kaufhallen in der Warteschlange stand und guckte, wer da sonst in der Warteschlange stand, waren da Kinder immer mit ihren Müttern, nie mit irgendwelchen Vätern. Das haben mir die Frauen bestätigt. Es war in erschreckender Weise unüblich in der DDR, dass Haushalt und Kinder aufziehen wirklich geteilt wurde zwischen Vätern und Müttern. im Rathaus. Da habe ich angefangen, mich für die Hierarchieebenen zu interessieren. Und da war es auch eindeutig so, je höher die Hierarchieebene, umso weniger Frauen. Hier in Leipzig war es ein Glück, dass ich keine eigene berufliche Belastung hatte. Ich habe insofern ein unnormales Leben geführt, das ich auch selber als unnormal empfunden habe und von dem ich der Meinung war, das darf nicht ewig dauern. Ich habe gelebt als jemand, der dafür zu sorgen hatte, dass mein Mann es durchhielt. Ich habe die Gegend erkundet. Ich habe viele Gespräche geführt. Ich habe mich bemüht, genau zu beobachten. Und ich habe Tagebuch geführt. Das war das erste Mal in meinem Leben. Das kam so zustande, dass ein Freund in Hannover, als er erfuhr, dass wir diesen Schritt nach Leipzig machen würden, der rief mich an und sagte, hör mal, ihr seid die Ersten, die das machen und du musst Tagebuch führen. Ich hatte noch nie in meinem Leben Tagebuch geführt. Ich fand eigentlich immer, wer Tagebuch führt, der nimmt sich doch selbst arg wichtig. Aber mir war sofort klar, dass der Freund recht hatte, weil wir ließen uns auf etwas ganz Einzigartiges ein und wir würden erleben, was nicht vergessen werden sollte. Dazu kam, dass ich eine neugierige Frau bin und sowieso immer gerne es genau weiß. Und so habe ich also sehr viel zugehört, habe wohl auch eine Menge gefragt und habe immer tags darauf mich hingesetzt und geschrieben. Ich habe dann später gemerkt, es ist wirklich ein Unterschied, ob man sich erinnert oder ob man am Tag darauf aufgeschrieben hat. Eine Sache, die ich auch nur ein Vierteljahr später danach gelesen habe, hätte ich schon manchmal anders erzählt. Die Ereignisse haben sich ab dem Frühjahr überstürzt. Es kam die Entscheidung, eine staatliche Vereinigung schon am 3. Oktober stattfinden zu lassen. Dann fanden einige Wochen darauf Landtagswahlen statt. Die Länder wurden wieder gegründet. Und Anfang Dezember eine Bundestagswahl. Und wir waren nun hier schon in sehr großen Schwierigkeiten. Es war schon so gut wie alles zusammengebrochen, was Wirtschaft angeht. Es entstand eine Massenarbeitslosigkeit. Die Wirtschaft in der DDR war einfach nicht konkurrenzfähig. Und wir erlebten eine Situation des allgemeinen Zusammenbruchs. Und waren nun der Meinung, mit der neuen Regierung und einem neuen gemeinsamen Bundestag würde der wichtigste Punkt auf der Agenda sein, die Gestaltung der Einheit. Und erlebten, dass die westdeutsche politische Klasse sich dessen offenbar nicht bewusst war. Eigentlich hätte man wissen können, dass nichts mehr zusammenpasste nach 40 Jahren. Und es kam überhaupt nicht die Erkenntnis auf, dass man etwas Neues machen könnte. Es lief alles nach westdeutschen Muster. Wir lebten in dem Bewusstsein, dass auch das westdeutsche System, unabhängig von einer Einigung, ausgesprochen reformbedürftig war. Das war eine große Bitternis und hat einen großen Anteil daran, dass die innere Vereinigung mühsamer war, als sie hätte sein müssen. Im Frühjahr und Sommer bis in den Herbst hinein haben wir es erlebt, dass es etwas Positives war, Wessi zu sein. Dann ist das gekippt und wir haben dann erlebt Auftreten von Leuten, die aus Westdeutschland kamen, bei denen es kein Wunder war, dass sie Aggressionen ausgelöst haben. Es kam eine Menge Leute, die die bedrängte Situation und die Unerfahrenheit der Hiesigen auf schamlose Weise ausgenutzt haben. Und dann haben wir erlebt, dass das dann nicht unterschieden wurde. Wer aus dem Westen kam, war ein arroganter, skrupelloser Geschäftemacher. Das war eine höchst unschöne Erfahrung. Theoretisch war es so, dass ab Dezember 90 alles nach westdeutschem Regelwerk gehen sollte, auch musste. Und die Erfahrung hat gezeigt, hätte man das ganz ernst genommen, hätte sich überhaupt nichts bewegt. So dass alle, die dort in der Zeit versucht haben, etwas zustande zu bringen, ein gewisses Maß an Abenteurertum sich angewöhnen mussten. Ich habe das vor allem erlebt bei der Gründung einer Schule in Leipzig. Es wurde eine internationale Schule gegründet, was ein Abenteuer an sich war. Uns haben Leute aus der Wirtschaft gesagt, die erste Frage, wenn es um Ansiedlung geht, können wir hier eigenes Führungspersonal hinbringen, gibt es für die Kinderschulen. Und man hat uns immer wieder bestätigt, dass es wirklich entscheidend wichtig war, dass man dann sagen konnte, ja, es gibt eine internationale Schule. Für die Schule fanden wir einen leergefallenen staatlichen Kindergarten. Es hat in die oberen Etagen eingeregnet. Die sanitäre Situation war so, dass wir erstmal mit Gummihandschuh und viel scharfen Bürsten und einigem an Chemie diese Einrichtung gebrauchsfähig machen wurden. Es gibt ein sehr reizendes Foto, wie der amerikanische Generalkonsul und ich mit Gummihandschuhen und Bürsten dort uns abarbeiten. Und wir haben im Herbst mit der Schule angefangen mit 5 Kindern, die alle von hier stammten, also hiesige Kinder, auf das wir behaupten konnten, es gibt in Leipzig eine internationale Schule. Das hat auch geklappt. Es kam dann internationales Publikum. Ich habe mich im Rückblick oft gefragt, ab wann waren die Zeiten eigentlich wieder so, dass man sagen konnte, es ist jetzt einigermaßen normal. 3 Jahre hat es gedauert. Wir haben kein einziges Mal bereut, die Entscheidung getroffen zu haben. Und darüber hinaus haben wir auch nach wenigen Jahren nie mehr erwogen, wieder zurückzugehen. Also wir sind schon wirklich in Leipzig eingewachsen. Ich muss dazu sagen, wir hatten in Hannover ein Traumhaus uns gebaut. Und als ich im Sommer 90 diesen Haushalt auflöste, ist mir fast das Herz gebrochen und ich dachte, so schön wirst du nie wieder wohnen. Unser Arrangement war, dass wir das Haus für 5 Jahre vermieten und dem Mieter zugesagt haben, nach 4 Jahren eben Bescheid zu geben, ob wir wiederkommen wollen oder ob wir das Haus verkaufen würden. Auf diese Weise konnten wir die Entscheidung darüber, ob wir nun bleiben oder zurückziehen, 4 Jahre aufschieben. Als es soweit war, stellte sich raus, es war überhaupt keine Entscheidung mehr zu treffen, die war längst gefallen. Also wir leben jetzt 24 Jahre in Leipzig. Unsere Kinder haben uns vorgerechnet, dass wir unser ganzes Leben noch nie irgendwo so lange an einem Ort gelebt hatten. Und wir bleiben jetzt hier. Die, die ihrem Mann von Deutschland nach Deutschland folgte, ist Ursula Lehmann-Grube, die Ehefrau des langjährigen Oberbürgermeisters von Leipzig. Eine Sendung für die WDR5-Sendereihe Erlebte Geschichten von Astrid Pietrus. Nächsten Sonntag an dieser Stelle ein Mensch, der sich ebenfalls neu einrichten musste. Peter Zingler, von Beruf erst einmal Verbrecher. Im Knast begann er zu schreiben, seither ist er Schriftsteller. Nächsten Sonntag, wie gewohnt, 7.05 Uhr und 18.05 Uhr. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.